fragt, geht nichts ohne Chaos zur Wiederentdeckung einer anderen Ordnung. Der Autor ist Hans-Joachim Lenger. Das Wort Chaos hat einen bösen Klang. Es wird dem Begriff der Ordnung diametral entgegengesetzt und bezeichnet die einzigartige Gefahr einer jeden Ordnung. So sagt man, eine Ordnung löse sich im Chaos auf oder das Chaos verschlinge die Ordnung. Eine Ordnung versinke im Chaos, die Ordnung gehe im Chaos unter. Meist sind es also Vorstellungen eines Flüssigen, die mit dem Wort Chaos geweckt werden. Und daher scheint die Frage ganz abwegig zu sein, ob sich im Chaos eine andere Ordnung abzeichnen könnte. So bedienen sich etwa einige Kommentatoren in Presse, Rundfunk und Fernsehen gern des Worts Chaoten, um Demonstranten oder politische Gruppen zu bezeichnen, die sich keiner Regelung unterwerfen wollen und sich an sogenannte Spielregeln nicht halten. Jenseits der geregelten Ordnung, so wird damit suggeriert, öffne sich nichts als ein verschlingender und auflösender Abgrund der Gewalt und der Verwirrung, gegen den alle Mächte der Ordnung aufgeboten werden müssen. Unnachgiebig muss eine Linie befestigt und gehalten werden, die Chaos und Ordnung voneinander trennt. Nur diesseits dieser Linie kann ein geregeltes, also verständiges Gespräch stattfinden. Und doch machen wir bereits alltäglich die Erfahrung, dass die Grenzen gegen das Chaos höchst fragil, höchst unsicher sind. Unsere Absichten sehen sich durchkreuzt, irgendetwas geht schief, unglückliche Zufälle verketten sich, wie man so sagt, und inmitten der geregelten Ordnung taucht das Chaos als kleine oder große Katastrophe wieder auf. Wir sind froh, wenn sie in Grenzen bleibt und sich die Sache wieder einrenken lässt. Aber gerade in diesen Wochen bedarf es keiner langwierigen Beweisführung, dass sich innerhalb dieser Ordnung große, irreversible Katastrophen ereignen, und zwar, wie es scheint, immer heftiger, ungeregelter und maßloser. Die atomare Katastrophe von Tschernobyl, eine Katastrophe, die statistisch so gut wie ausgeschlossen werden konnte, hat zu unserem Entsetzen stattgefunden. Was die Befürworter der Atomenergie als Restrisiko bezeichnen, also das unkalkulierbare, unableitbare, unvorhersehbare Moment, das in jedem Ereignis steckt, ist in seiner ganzen furchtbaren Souveränität hervorgetreten. Was ausgeschlossen werden sollte, erwies sich nur als eingeschlossen. Und die gegebene Ordnung zeigt sich in ihrer Katastrophe nur als die eine Seite einer anderen, nämlich der des Chaos. In diesen Wochen wird jedenfalls ein erhebliches Quantum radioaktiver Substanzen in die Kreisläufe der Natur eingehen und ebenso unkalkulierbare, unableitbare, unvorhersehbare Ereignisse nach sich ziehen. Vielleicht wird die Zahl der Krebskranken in einigen Jahren gestiegen sein. Vielleicht werden sich Veränderungen der Erbinformationen herausstellen. Vielleicht werden Folgen auftreten, mit denen wir noch gar nicht zu rechnen begonnen haben. Jedes wirkliche Ereignis ist unberechenbar, weil einmalig und regellos, weil noch in keiner geregelten Ordnung erfasst. Jede Ordnung, die sich diesseits einer Linie festigt, produziert zugleich auch das Moment des Chaos. Und je unnachgiebiger, linearer sie sich gegen es abschirmen, je fester sie das Chaotische in den Griff nehmen will, desto gewalttätigere Katastrophen fordert sie heraus. Mit der Technik hatte diese Kultur ein einzigartiges Projekt auf den Weg gebracht, die Welt restlos auszuleuchten, sie verfügbar zu machen und die Angst vor dem Chaos gegenstandslos werden zu lassen. Jetzt sieht es aus, als habe sie damit zugleich ein bestimmtes Chaos erst auf den Weg gebracht. Als teile sich auf dem Weg, den die Technik nimmt, eine andere, eine menschenferne und unmenschliche Ordnung mit, die den Planungen unzugänglich ist und ihre Verfügungen zunichte macht. Dies ist katastrophal im Wortsinn. Alles scheint sich in dieser unmenschlichen Erfahrung umzukehren. Sie macht uns sprachlos, sie ruft Entsetzen hervor. Aber sie erinnert daran, dass die Frage nach den Trennungslinien, die als sinnlos und gefährlich erschien, alles entscheidend ist. Dies umso mehr, als das technische Projekt ja nicht auf die Beherrschung der sogenannten äußeren Natur beschränkt ist. Andere Techniken sind ihr vorausgegangen. Beispielsweise kennen wir mittlerweile viele der Techniken recht gut, mit denen die Idee des neuzeitlichen Subjekts auf den Weg gebracht worden ist, jenen Inbegriff des Selbstbewusstseins und der Verfügbarkeit ohne den die westeuropäische Technologie nicht zu denken ist. Oder die Techniken, die es erlaubt haben und erlauben, die Körper zu beschreiben und zu beherrschen. Oder die Techniken, die das Geregelte vom Chaotischen sprechen trennten. Alle diese Techniken haben einmal auf ihren linearen Weg gebracht, in vielen kleinen und großen Katastrophen das Moment des Chaos erzeugt und eingebracht. Nichts ging ohne Chaos, und zwar umso mehr, je rigoroser es ausgeschlossen werden sollte. Woher diese Auflösung, diese Verwirrung, diese Bedrohung? Über den Projekten, die auf den Weg gebracht wurden, ist der Weg selbst systematisch vergessen worden. Alles wurde dem Gesetz der Effizienz unterstellt und in Begriffen von Input und Output berechnet. Die Wegstrecke selbst, die zwischen Eingabe und Ausgabe liegt und voller Abwege ist, wurde zwar als Risikofaktor des sogenannten Zufalls kalkuliert, aber damit wurde sie auch unterdrückt, ausgeblendet und dem Glauben unterstellt, die vielen Zufälle würden sich gegenseitig aufheben, um die Invariante einer linearen Notwendigkeit zu bestätigen. In der unterschiedlichen Wertschätzung des Weges liegt nicht zufällig eine der wesentlichen Differenzen von westlichem und östlichem Denken. Dem östlichen Denken ist eher der Weg das Entscheidende. Durch die westliche Ausblendung des Weges dagegen versammelt sich alles, was wir als blinde Macht des Zufalls und unglückliche Verkettung von Zufällen fürchten, in ein großes Potenzial ungebundener Virulenz. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik behandelt die sogenannte Entropie. Er behauptet, der Kosmos tendiere zum Ausgleich aller Wärmeunterschiede und sei daher zum Wärmetod verurteilt, in dem alle Bewegung aufgehört hat. Denn jede zielgerichtete Bewegung diffundiert. Nie kommt an, was geschickt wurde, wie es geschickt wurde. Stets wird, sozusagen unbeabsichtigt, auch Abwärme erzeugt, Abfall, Abraum, Chaos. Naturwissenschaftlich wurde so die Angst vor dem Chaos immer wieder begründet und erneuert. Wir könnten nun heute versucht sein, diesen Satz informationstheoretisch zu wiederholen. Auch aus der Informationstheorie wissen wir, dass keine Nachricht ankommt, wie sie geschickt wurde. Stets wird auch hier der Weg unbeabsichtigte Effekte, unvorhersehbare, unkalkulierbare, unableitbare Ereignisse erzeugen. Das sind Katastrophen der Übertragung, metaphorische Katastrophen. Eine solche informationstheoretische Wendung führt das Bedrohliche unserer Situation deutlich vor Augen. Denn das technische Projekt dieser Kultur ist in einer Phase begriffen, in der die Informatik ihr alles bestimmendes Regulativ wird. Indem in ihr das Mittel veranschlagt wird, die Risiken des Weges lückenlos zu überwachen und zu kontrollieren, den das Projekt der Technik nimmt, wird zugleich die Produktion von Entropie intensiviert und beschleunigt. Wird die Seite des Chaos also an Gewicht gewinnen, werden umso größere Katastrophen herausgefordert, gerade dadurch, dass wir die Risiken des Weges endlos bannen wollen. Vorausgesetzt allerdings, die Unterdrückung des Weges bleibt zentrales Motiv, die Relation von Input und Output beherrschend, der Wille zur Effizienz ausschlaggebend, das Denken linearer Notwendigkeit und sie bestätigenden Zufalls ungebrochen. Doch das ist ja noch keineswegs ausgemacht. Unübersehbar mehren sich auch die Anzeichen eines Denkens, das dem Weg seine Würde zurückgibt und sich seinen Unwägbarkeiten überlässt. Ein Denken, das die Linearitäten eher als seltenen Sonderfall von Nicht-Linearität begreift. Ein unordentliches Denken, wenn man unter Ordnung Geschlossenheit versteht. Ein revolutionäres Denken, wenn man damit die Vervielfältigung von Verknüpfungen meint, die der Weg herstellt. Ein anarchistisches Denken, wenn dieses Wort die Selbstregulierung vervielfältigter Systeme meint. Ein solches Denken weiß sich dem verbunden, was die bestehende Ordnung als Chaos ausschließt und als Entsetzen der Katastrophe hervorruft. Und deshalb ist es allein geeignet, dem Katastrophalen sein entsetzliches Gepräge zu nehmen. Vielleicht müssen wir uns ja erst auf das sogenannte Chaos in das sogenannte Chaos einlassen, um dem Entsetzlichen zu entgehen, in dem sich eine andere Ordnung der heutigen mitteilt. Der Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger Prigogine hat vor etwa 20 Jahren den Begriff der dissipativen Struktur geprägt, um ein solches Denken vorzubereiten. Dissipative Strukturen trudeln gleichsam, torkeln, stolpern. Sie irren ab, sammeln sich anders und neu, um wieder abzuirren. Sie lassen sich in Begriffen der Linearität von Input und Output nicht beschreiben. Anstatt den Weg auszuschließen und so die katastrophale Wendung eines jeden Ausschlusses vorzubereiten, nimmt das Denken dissipativer Strukturen mit äußerster Strenge auf, was den Fürsprechern geschlossener Ordnung als Chaos, Entropie, Gewalt und Verwirrung gilt. Die Verwirrung ist hier selbst eine strenge, systematische Größe. Stets fluktuiert die dissipative Struktur zwischen dem, was in Chaos und Ordnung zerteilt werden sollte, öffnet System und Ordnung, bindet Chaos und Verwirrung ins Neue zurück. Reine Erstmaligkeit, schreibt auch Erich Jansch in seinem Prigogine gewidmeten Buch über die Selbstorganisation des Universums, reine Erstmaligkeit, das heißt Einmaligkeit, enthält keine Information. Sie ist Chaos. Reine Bestätigung bringt nichts Neues. Sie ist Stagnation oder Tod. Dazwischen muss es je nach der Komplexität der ausgetauschten Information ein endliches Maximum geben. Jansch denkt also nicht mehr in einer Differenz von Chaos und Ordnung, sondern eher in dem, was diese Differenz selbst fortwährend verschiebt, umschreibt oder selbst differieren lässt. Also geht nichts ohne Chaos, und sind die immer gewalttätigeren, furchtbareren Katastrophen des technischen Projekts dem Umstand geschuldet, dass wir die Region des vermeintlich Chaotischen so linear glaubten, ausschließen zu können? Prigogines Hypothese dissipativer Strukturen, Janschs Theorie sich selbst erzeugender, verschiebender und verändernder Systeme stehen keineswegs allein. Auf einem bestimmten Niveau von Komplexität nämlich setzen alle Systeme Momente frei, die auf die Systeme zurückwirken und zeitigen, was wir als Chaos des rein Ereignishaften erfahren. Als wirke so etwas wie eine Kraft der Umkehrung in der Ordnung der Dinge, eine ironische oder fatale Strategie, die unseren Willen zu universaler Transparenz und Verfügbarkeit konterkariert, kommentiert und in seiner Vergessenheit aufschreckt. Das Denken dissipativer Strukturen ist ein revolutionäres Denken. Allein ein revolutionäres Denken aber wird taugen, die finale Katastrophik abzuwenden, die sich unvermeidlich am Ende jener Linie abzeichnet, der unsere Begriffe von Ordnung, Geschichte und Fortschritt gefolgt sind. Und das wird große Konflikte entstehen lassen. Denn natürlich sind sich die herrschenden Ordnungen in Ost und West einig in ihrer Ablehnung gleichsam trudelnder Systeme. In Ost und West wird unter System das verstanden, was reine Bestätigung der Systemvorgaben ist und alles Ereignishafte ausschließt. Und wenn Jansch sagt, reine Selbstbestätigung sei der Tod, so ist das nicht Metapher in jenem landläufigen Sinn, der eine Metapher nicht so wörtlich nehmen will, sondern das ist wörtlich zu nehmen, wie eine jede Metapher oder Übertragung. Ob wir die strenge und souveräne Ordnung des reinen Ereignisses, das keine Information enthält und als Chaos erscheint, aufnehmen, uns ihr aussetzen, uns in sie einsetzen oder nicht, ist tatsächlich eine Frage auf Leben und Tod. Von uns kann noch abhängen, wie sie entschieden wird. Nichts geht ohne Chaos. Aber gerade deshalb verbieten sich etwa nukleare Hochtechnologien, die glauben, dessen Struktur missachten zu können. Bremer Mathematiker haben eine chaotische Struktur in einer Computergrafik sichtbar gemacht. Sie hatte große Ähnlichkeit mit einer Distel. Wie immer der Kleingärtner darüber denken mag, eine sehr strenge und sehr schöne Form. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. In Gedanken zur Zeit hörten Sie diesmal einen Beitrag von Hans-Joachim Lenger. Die Redaktion der Sendung hatte Hanno Reuter.